Hallo, meine lieben Freunde. Machen wir ein bisschen weiter bei diesem selben Thema, dass beide Nachfolger haben. Ich habe in meiner Serie auf YouTube, wo wir über Fürbitte im neuen Bund geredet haben, also nicht die 19-stündige Serie, sondern ich habe eine kürzere Serie gemacht, wo ich mit der Flipchart ganz genau erklärt habe, wie ich Fürbitte auch im neuen Bund richtig verstehe. Und da habe ich auch schon erklärt und aufgezeigt, dass der Herr nicht über die Erde herrscht und auch der Teufel nicht über die Erde herrscht. Wir Menschen herrschen über die Erde. Darum braucht er die Lüge dringend Nachfolger und die Wahrheit dringend Nachfolger. Beide, die brauchen ganz, ganz dringend ihre Nachfolger, durch die sie die Lüge oder die Wahrheit verbreiten können. Weder Gott noch der Teufel kann direkt die Wahrheit auf dieser Erde etablieren oder die Lüge auf dieser Erde etablieren. Wenn Gott einfach in seiner Souveränität auf dieser Erde die Wahrheit etablieren könnte und vorantreiben könnte, ja, denkst du nicht, dass dann die ganze Erde schon erfüllt wäre von der Wahrheit Gottes, von der Liebe Gottes? Natürlich. Und wenn ich sage, dass Gott das nicht kann in seiner Souveränität, was will ich damit ausdrücken? Gott kann es von seiner Allmacht her, aber in seiner Souveränität hat Gott sich entschlossen, die Erde den Menschen zu übergeben. Das musste er nicht so tun. Gott hätte einfach sagen können, okay, die Erde, die gehört auch mir und ich bin derjenige, der über sie herrscht. Aber Gott hat ganz am Anfang klar etabliert, auf der Erde herrscht der Mensch. Und darum ist es ja so ein unwahrscheinlicher Kampf von beiden. Jetzt nicht ein Kampf im Sinn von stressigen Kampf, aber beide umkämpfen die Menschen. Schau mal, zuerst einen Bibelvers. Psalm 115, Vers 16. Psalm 115, Vers 16. Und den lese ich euch vor. Hier heißt es: Der Himmel ist der Himmel des Herrn. Aber die Erde, die hat er den Menschenkindern gegeben. Wenn Gott durch, wie es hier steht, wenn Gott den Menschenkindern die Erde übergeben hat, wer herrscht auf dieser Erde? Der Mensch. Darum ist es ja so wichtig, dass du verstehst, dass beide, Gott und der Teufel, die brauchen Nachfolge, die brauchen Menschen, damit sie durch Menschen ihre eigene Herrschaft, ihr Verlangen, ihr Reich vorantreiben können. Lüge kann nur vorangetrieben werden, wenn Menschen sich der Lüge hingeben. Wenn Menschen sozusagen zu Nachfolgern der Lüge werden. Ist es nicht so, dass es so klar geschrieben steht im 2. Korinther, im 5. Kapitel, ein Abschnitt, den viele sich schwer tun zu ergreifen, wo die Bibel sagt, Gott hat bereits die ganze Welt mit sich versöhnt. Die ganze Welt ist mit Gott versöhnt. Ja, Reinhard, bist du jetzt auch ein Universalist, wo du sagst, dass alle Leute in den Himmel kommen? Nein, überhaupt nicht. Aber nur von Gottes Sicht auf gibt es nichts mehr zu tun. Gott braucht keinen Menschen mehr zu retten. Die ganze Welt wurde mit ihm versöhnt. Und dann sagt der Apostel Paulus so wunderbar weiter. Aber uns wurde gegeben der Dienst zur Versöhnung. Dieser Dienst wurde uns gegeben. Darum flehen wir euch an. Lasst euch doch versöhnen mit Gott. Schau dir mal diese herrliche Aussage an. Darum flehen wir euch an. Mit anderen Worten, der Apostel Paulus hat gesagt, ich flehe die Menschen an, Nachfolger zu werden von der Wahrheit und aufzuhören, Nachfolger der Lüge zu sein. Paulus hat sie angefleht. Gott kann nur auf dieser Erde durch seine Nachfolger seine Wahrheit vorantreiben und der Teufel kann nur auf dieser Erde seine Lüge durch seine Nachfolger vorantreiben. Darum ist es so wichtig, meine lieben Freunde, dass wir ähnlich, eigentlich hätte ich diese Serie schon lange, lange, lange lehren sollen. Darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, jedes Mal, wenn wir uns der Wahrheit beugen, der Wahrheit unterordnen, der Wahrheit nachfolgen, Nachfolger der Wahrheit sind, jedes Mal machen wir dann Folgendes, wir treiben das Reich Gottes voran. Und jedes Mal, wenn wir uns der Lüge unterordnen, wenn wir die Lüge hochhalten oder auch nur die Lüge tolerieren, dann tolerieren und treiben wir als die Nachfolger der Lüge das Reich der Finsternis heran. Denken wir mal, machen wir das jetzt etwas praktisch. wenn Gott, der die Wahrheit ist, also Gott ist der Vater der Wahrheit, weil Jesus ist die Wahrheit und Jesus und Gott sind ja eins. Jesus hat immer wieder gesagt, wer den Vater sieht, sieht mich, wer mich sieht, sieht den Vater, wir beide sind eins. Also er sagt nicht, wer den Vater sieht, er sagt, wer mich sieht, der sieht auch den Vater, denn wir beide sind eins. Und jetzt denken mal, wie wir das praktisch oft gemacht haben, ohne uns bewusst zu sein. Und das ist ja die Gefahr. Die Gefahr ist ja dieses subtile Öffnen unseres Herzens für die Lüge. Das ist ja die Gefahr. Ich habe mal einen Prediger sagen gehört, der Teufel kommt nicht mit der großen Flutlicht und einem grellgelben Neonjacke, damit sofort jeder sieht, wie er ist und wie er arbeitet. Nein, nein, nein. Er kommt sehr subtil. Und weißt du, und das ist die große Gefahr. Schau mal, wie praktisch wir eigentlich sehr oft die Lüge hochgehalten haben, ohne sie gemerkt zu haben. Und das ist das, meine lieben Freunde, das mir so brennt in meinem Herzen. Heilung. Wenn du die Bibel durchstudierst, dann gibt es gar keine Diskussion, dass es niemals der Wille Gottes ist, für irgendjemand krank zu sein. Das ist nicht der Wille Gottes. Das kann nicht der Wille Gottes sein. Wie kann Jesus auf dieser Erde kommen und alle heilen, die zu ihm gekommen sind? Du findest keine einzige Person, die Jesus nicht geheilt hat, die im Glauben zu ihm gekommen ist. Findest du nicht. Kannst du durchschauen, die Evangelium findest du nicht. Nimm die Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheiten. Er nahm sie auf sich. Das ist absolut, da gibt es nichts zu diskutieren. Er nahm die Krankheiten auf sich. Und was tun wir? Wir relativieren dieses Thema so sehr. Es war die Zeit des Herrn, dass er geht. Oder der Wille des Herrn sollte geschehen. Mein lieber Freund, wenn der Wille des Herrn geschieht, ist jeder Mensch heil. Das gibt es keinen anderen Willen Gottes. Und was tun wir? Wir vermischen so oft die Wahrheit mit der Lüge, ohne es eigentlich zu merken. Ein anderes Thema. Versorgung. Wie viel mehr wird mein Vater im Himmel euch versorgen, auch ihr Kleingläubigen, war eine der ersten Lektionen, die Jesus seinen Jüngern mitgeteilt hat. Eine der ersten Lektionen war, hört auf, euch Sorgen zu machen um materielle Dinge. Hört auf damit. Der Vater im Himmel versorgt euch. Er sagt sogar, schaut auf die Lilien und schaut auf die Vögel. Und dann macht er etwas Interessantes. Er sagt, nicht einmal Salomon in all seiner Pracht. Salomon war der reichste Mensch der Welt. Wenn du das umrechnest auf heute, der wäre reicher gewesen als die drei reichsten Männer der Welt zusammen. So reich war Salomon. Der allerreichste Mann der Welt, und Jesus sagt zu den Jüngern, nicht einmal er in seiner Pracht war so herrlich gekleidet wie die Lilien. Schaut auf die Lilien, wie der Vater sie versorgt. Und dann sagt Jesus, wie viel mehr wird er euch versorgen? Und was tun wir? Wir vermischen diese Wahrheit, dass Gott ein guter Versorger ist, der einzige Versorger ist, dass Gott der Versorger seiner Kinder ist. Da gibt es kein Wenn und Aber und kein Rücken, da gibt es gar nichts. Er ist der Versorger seiner Kinder. Das verspricht uns, das steht in der Bibel. Und was tun wir? Wir nehmen eine Bibelstelle nach der anderen heraus aus dem Kontext und sagen, aber was war da? Aber was war dort? Aber was ist mit dem? Aber was ist mit diesem? Und wir mischen ständig Lüge hinein zur Wahrheit. Und dann sind wir uns gar nicht bewusst, dass unser ganzes Christenleben ein Christenleben war von Vermischung von Lüge und Wahrheit. Ich mache es ein bisschen so hier. Hier ist die Straße, auf der wir gehen. Da leben wir. Dann lesen wir in der Bibel. Er versorgt. Und dann lesen wir aber auch noch in der Bibel, wie jemand Mangel gelitten hat. Und dann öffnen wir unser Herz für das. Aber es kann ja auch manchmal der Wille Gottes sein, dass wir Mangel leiden, weil da hat es auch irgendetwas gegeben. Und plötzlich, ohne es bemerkt zu haben, vermischen wir diese zwei Dinge. Und jetzt ist hier nicht mehr Wahrheit und hier nicht mehr Lüge, jetzt ist diese Vermischung, die ja gar nicht einen Sinn ergibt, weil entweder Licht oder Finsternis, entweder Wahrheit oder Lüge. Aber in unserem Herzen geben wir immer wieder Lügen hinzu zu Wahrheiten, die so klipp und klar in der Bibel aufgeschrieben sind. Heilung. Aber Gott, der seine Kinder liebt, der züchtig ist er. Und dann sagen wir, okay, die Heilung ist der Wille Gottes, aber Heilung ist schon der Wille Gottes, aber. Und in das Aber geben wir was hinein? All die Fragen, die wir nicht beantwortet haben. In das Aber geben wir hinein, aber der ist ja auch gestorben. In das Aber gehen wir hinein, aber John G. Lake, der über 200.000 Menschen geheilt hat, starb auch in seiner Krankheit. Und da geben wir ein Aber nach dem anderen dazu hinein und dann leben wir in diesem Chaos, auf dieser Straße dieses Chaos. Und dann sagen wir, dann zeigen wir mal jemand, der das auch wirklich lebt und erlebt. Hör zu, mein Freund, wenn das kein Mensch auf der Welt erlebt, das ändert die Wahrheit nicht. Und das ist die gefährliche Sache, dass wir Lüge mit Wahrheit vermischt haben die ganze Zeit und gar nicht mehr wissen, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Und dann haben wir die Lüge zur Wahrheit gemacht, die Wahrheit zur Lüge gemacht und dann sagen wir, Gott, wo bist du? Und Gott sagt, wo bin ich? Wo bist du? Du hast dein Herz aufgemacht, die Wahrheit zu relativieren. Du hast dein Herz aufgemacht, Lüge hineinzulassen. Du hast dein Herz geöffnet für so viel Chaos und Durcheinander. Und jetzt bin ich schuld? Wenn Gott sagt, so ist es, dann ist es so. Wenn Gott sagt, alle Dinge wirken zum Guten mit, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind, dann dürfen wir kein Aber hinzufügen. Christen sind unwahrscheinlich abergläubisch. Christen wettern gegen den Aberglauben, sind aber so abergläubisch. Ja, ich weiß, Gott hat gesagt, er will mich heilen, aber es ist halt nicht geschehen. Ich habe es eh geglaubt, aber die Heilung ist nicht eingetroffen. Ja, ich weiß, es steht in der Bibel, aber hör auf, mein lieber Freund, mit dem Aberglauben. Wahrheit oder Lüge? Entscheide dich. Hör zu, es ist besser, sage ich jetzt mal ganz frei von der Leber weg. Es ist besser, dass du grundehrlich bist und sagst, ich glaube diese Dinge nicht, also muss ich mich selbst um mich kümmern. Ich glaube nicht wirklich, dass Gott mein Versorger ist, also arbeite ich hart, um mich zu versorgen. Sei wenigstens ehrlich, denn wenn du ehrlich bist, kannst du die Lüge konfrontieren. Solange du dein ständiges Aber hinzufügst, wie willst du dann noch konfrontieren? Aber muss weg. Entweder ist Gottes Wort, was er gesagt hat, die Wahrheit und da gibt es keine Vermischung, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ich bin Nachfolger der Wahrheit. Ich bin Jünger des Lichts. Ich bin ein Sohn des Reiches des Lichts. Und alles andere hat in meinem Leben nichts zu tun. Denk mal, wie oft wir Dinge sprechen, aussprechen, die konträr der Wahrheit sind. Möge der Heilige Geist uns helfen. Möge der Heilige Geist uns ein Bewusstsein geben. Alarmglocken geben, jedes Mal, wenn wir die Wahrheit in Frage stellen. Jedes Mal, wenn wir das, was Jesus getan hat für uns am Kreuz, auch nur erlauben, in unserem Herzen ein bisschen es in Frage zu stellen. Möge der Heilige Geist uns helfen, Krieger der Wahrheit zu sein. Möge der Herr uns helfen, dass die Wahrheit absolut ist. Was er gesagt hat, ist die Wahrheit. Da gibt es nichts zu ändern. Und mögen wir aufhören, diese Dinge zu relativieren. Damit wir Krieger der Wahrheit sind, damit wir stehen für die Wahrheit vorantreiben können und keine Entschuldigung mehr haben, wenn die Wahrheit in unserem Leben nicht sichtbar ist. Denn an ihm liegt es nicht, es kann nur an uns liegen. Meine lieben Freunde, wir haben wieder eine Serie abgeschlossen, also nicht eine Serie, sondern eine Episode und wir machen beim nächsten Mal gleich weiter. Vergesst nicht, euch einzuschreiben, wenn ihr nicht eingeschrieben seid in unserem Kanal und auch den Like-Button drücken und verbreitet diese an eure Freunde. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz für mich. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber er ist nicht nur am Kreuz für mich gestorben, dass ich in den Himmel komme. Das ist ja die gefährliche Sache, zu glauben. Nicht nur. Auch, aber nicht nur. Jesus Christus. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid,